Der Verein der Koreaner in Mittel- und Südgebieten der USA begrüßte am 9. Juli über eine Erklärung den Vorschlag zur Veranstaltung eines großen gesamtnationalen Einheitstreffens für den Frieden und die selbstständige Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel. Und die Internetzeitung der USA Koreaner Minjok-Tongsin fragte jüngst den Beitrag eines Kommentators, in dem die Veranstaltung dieses Treffens unterstützt wurde.